das das Schwert der Fahne ruht. Lass das Schwert der Feinde ruht, der Feinde ruht. Höchster Höhere, höchster Höhere, unser Pflicht, dass ihr nicht unsündlich tun, nicht unsündlich tun, wie Jerusalem vergeht. Dass wir nicht durchsündlich tun.